Geht doch mal jemand ans Telefon! Justus! Bob! Wo steckt ihr zwei schon wieder? Also, ich kann nicht. Ich entwickle gerade die Fotos. Justus! Wieso lasst ihr mich denn nicht einfach rangehen? Ich habe ja anscheinend sonst nicht viel zu tun. Peter Shaw von den drei Detektiven? Hallo? Hier spricht Jane Fisher. Ihr seid die drei Fragezeichen? Ganz recht, Madame. Höchstpersönlich und in voller Lebensgröße. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Ist was passiert, Peter? Ja, Telefon. Dann nimm schon den Hörer. Wer ist es denn? Geh ran, dann erfährst du es. So, die Fotos sind fertig. Wollt ihr vielleicht mal einen Blick drauf werfen? Lass mich bitte erst ans Telefon gehen, Bob. Na schön, aber du verpasst Peters Gesichtsausdruck, den er hatte, als wir ihm seine eigene stinkende Socke in die Tasche schmuggelten und er das miefende Teil dort rauswischte. Macht euch nur lustig über mich! Jetzt seid doch mal leise! Ja, Justus Jonas? Hallo Justus, hier spricht Jane Fisher. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Von vorne wäre eine gute Idee. Ich habe in der Zeitung gelesen, dass ihr auch übersinnliche Fälle untersucht und deshalb rufe ich euch an. Das ist ja fantastisch, Madam. Um was genau geht es denn? Es geht um etwas sehr Ernstes und ich hoffe, dass ihr mir helfen könnt. Wie viel Erfahrung habt ihr denn eigentlich mit Geistern, Hexen und Flüchen? Könnt ihr denn wirklich das Übermenschliche besiegen? Besiegen? Nun, naja, also das kommt darauf an. Ich meine, besiegen oder sagen wir vielmehr untersuchen, aufklären. Bisher gab es für jeden mysteriösen Vorfall eine logische Erklärung. Also, hör zu. Normalerweise bin ich nicht diejenige, die an Geister und Hexen glaubt. Aber seit heute weiß ich es besser. Ich habe bereits die Polizei verständigt, aber erstens glauben die mir die Geschichte nicht. Und zweitens muss eine Person 24 Stunden vermisst sein, bevor die Polizei etwas unternehmen kann. Dann stehe ich mit dieser schlimmen Sache ganz alleine da. Könnte etwas ganz Schreckliches passiert sein. Ich mache mir die allergrößten Sorgen. Es geht um eine vermisste Person? Sie sollten sich vielleicht doch lieber an die Polizei wenden. Wieso hört mir eigentlich nie jemand richtig zu? Ich habe doch gerade erklärt, dass die Polizei... Vielleicht kommen wir etwas weiter, wenn Sie mir der Reihe nach berichten, was denn genau passiert ist. Wer wird eigentlich vermisst? Mein Mann und mein Sohn. Seit heute Morgen, beziehungsweise heute Mittag, sind sie aus dem verbotenen Wald nicht mehr zurückgekehrt. Vielleicht leben sie schon gar nicht mehr. Und wie kommen Sie zu der Annahme? Die schwarzen Gestalten, sie... Bitte, beruhigen Sie sich doch, Madam. Verzeihen Sie die blöde Frage, aber was ist eigentlich ein verbotener Wald? Nun ja. Wir wohnen hier in einem kleinen Dorf in der Nähe von London. Es nennt sich Little Lake. Direkt daneben grenzt ein kleiner dunkler Wald an. Er ist der verbotene Wald. Dort drin spukt es nämlich. Das seit über 100 Jahren. Zumindest behauptete das immer eine Legende. Früher haben die Eltern ihren Kindern verboten, in den Wald zu gehen. Und auch heute traut sich mancher Erwachsene nicht mal dort hinein. Auf jeden Fall sind mein Mann Robert und mein Sohn Nick darin verschwunden. Ihr müsst sie finden und die seltsamen schwarzen Gestalten außer Gefecht setzen. Von welchen schwarzen Gestalten reden Sie eigentlich die ganze Zeit? Ich habe sie selbst gesehen. Sie trugen lange schwarze Kutten und hatten rotglühende Augen. Ihre Gesichter waren jedoch nicht zu erkennen. Nur die leuchtenden Augen und ihre Stimmen gingen einem durch Mark und Bein. Einfach schauderhaft. Es waren keine Menschen. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, was es war, aber es war nicht von dieser Welt. Das kannst du mir glauben. Die Legende war also keine Legende. Dort im Wald spukt es wirklich. Und ich habe das all die Jahre nicht glauben wollen. Sie gehen also tatsächlich davon aus, dass es in dem verbotenen Wald spukt? Ich meine, Sie reden hier von echten übernatürlichen Wesen? Ich weiß, dass es dort spukt, denn ich war selbst im Wald und habe es mit eigenen Augen gesehen. Also, Wann könnt ihr kommen? Ich muss das erst noch mit meinen Kollegen besprechen, Madam. Justus, ich war selbst im Wald nach meinem Mann und meinem Sohn suchen. Und ich sah zwei schwarze Gestalten mit schauderhaften Stimmen. Sie schrien und befahlen mir, den Wald zu verlassen, wenn mir mein Leben lieb ist. Ihr müsst kommen. Ich weiß sonst nicht, was ich tun soll. Nun gut, wir werden den nächsten Flug nehmen und noch heute Abend bei Ihnen sein. Ich danke dir. Den Flug bekommt ihr natürlich von mir erstattet. Wir wohnen übrigens gleich das erste Haus in Little Lake. Es ist sehr einfach zu finden. Bis heute Abend dann. Und bitte kommt so schnell wie möglich. Ich erwarte euch. Bis dann, Madam. Sie können sich auf uns verlassen. Und halten Sie sich bitte vom Wald fern, bis wir bei Ihnen sind. Verstanden. Diesen Wald bekommen wir sowieso keine 10 Pferde mehr. Was ist los, Erster? Ein neuer Fall? Und wo sollen wir denn bitte heute noch hinfliegen? Nun sag schon. Es geht um einen Wald, in dem es spuken soll und in dem der Mann und der Sohn von Jane Fisher offenbar spurlos verschwunden sind. Mrs. Fisher glaubt, ihre Familie wird von dunklen Wesen festgehalten, wenn die beiden überhaupt noch leben. Schwarze Wesen? Schattenwesen? Ich habe so das Gefühl, dass wir hier in eine gefährliche Sache hineinstolpern könnten. Das Foto hier nehme ich lieber an mich. Das muss überhaupt niemand zu Gesicht bekommen. Etwa das Foto mit deinem angewiderten Gesichtsausdruck? Genau das! Obwohl ich nicht sagen kann, was schlimmer ist. Das Foto oder die stinkende Socke. Ja, schwer zu sagen. Wir sollten packen, Kollegen. Ich muss außerdem noch die Ausrüstung holen und wir sollten uns etwas beeilen. Wir haben ja auch nur noch 4 Tage Ferien. Also bis dahin müssen wir die Untersuchungen abgeschlossen haben. Untersuchungen? Oder eher eine Jagd nach dunklen Wesen? Eine harmlose Untersuchung wäre mir eigentlich lieber. Ich schätze mal, dass wir uns vordergründig um das Auffinden der Familie kümmern müssen. Aber ist das nicht normalerweise Sache der Polizei? Mrs. Fisher hat bereits die Polizei eingeschaltet, aber sie sagte, dass ihr Mann und ihr Sohn mindestens 24 Stunden vermisst sein müssen, bevor die Polizei aktiv wird. Also erst morgen früh. Und so lange will die verängstigte Frau nicht warten. Da müssen wir versuchen, ihr zu helfen. Bob, du könntest in der Zwischenzeit den Flug buchen, während ich die Ausrüstung zusammensuche. Gerne, Erster. Darf ich denn auch erfahren, wo es hingeht? Wir fliegen nach London. London? Erst am Abend trafen die drei Detektive in Little Lake ein. Ein Taxi brachte die drei von London aus hierher. Das Haus von den Fischers war recht klein, besaß aber einen riesigen Blumengarten. Ungeduldig läutete Justus an der Eingangstür. Tja, ich bin mal gespannt, was genau uns hier erwartet. Ich auch, Bob. Oh, ich nehme an, ihr seid die drei Fragezeichen. Das ist richtig, Sir. Ich bin Justus Jonas und das sind Peter Shaw und Bob Andrews. Ich heiße Graham Smith und bin der Vater von Jane. Kommt doch bitte rein. Meine Tochter erwartet euch bereits. Danke, Sir. Jane, der Besuch ist hier. Endlich. Guten Abend, Madam. Hallo. Ich bin ja so froh, euch zu sehen. Nun, ihr seid aber wirklich noch sehr jung. Seid ihr sicher, dieser Sache gewachsen zu sein? Oh, ganz sicher. Wir werden unser Bestes tun, Madam. Darf ich Ihnen unsere Karte geben? Die drei Detektive. 3 Fragezeichen. Wir übernehmen jeden Fall. Erster Detektiv Justus Jonas, 2. Detektiv Peter Shaw, Recherchen und Archiv Bob Andrews. Das klingt sehr vielversprechend. Ja, aber was bedeuten denn die Fragezeichen? Sie sind ein Symbol für alles Ungewöhnliche und Rätsel, die noch gelöst werden wollen. Das klingt interessant. Lasst uns ins Wohnzimmer gehen und reden. Gut. Folgt mir. Nehmt bitte Platz. Danke, Sir. Darf ich euch etwas zu trinken anbieten? Danke, sehr gerne, Madam. Hier habe ich eiskalte Limonade, wenn es recht ist. Gerne, vielen Dank. Bitte, Erzählen Sie uns mehr über die schwarzen Wesen und den verbotenen Wald. Aber ihr kennt euch doch mit Geistern aus. Oder etwa nicht? Nun ja, auskennen ist jetzt nicht unbedingt das richtige Wort, aber... Ihr seid meine einzige Hoffnung. Bitte, erzählen Sie alles der Reihe nach. Dann werden wir bestimmt eher sagen können, ob wir was tun können oder nicht. Also, wie ihr drei bereits wisst, sagt eine alte Legende, dass es im Wald, der hier an das Dorf angrenzt, seit über 100 Jahren spukt. Menschen sahen dort angeblich schreckliche schwarze Gestalten und den Kindern verbot man, sich dem Wald zu nähern. Deswegen nannte man den Wald immer den verbotenen Wald. Diese Legende ist jedem bekannt, auch wenn sie hier niemand wirklich glaubt. Ich hielt das Ganze ebenfalls für ein Märchen. Ja, ich auch. Wer glaubt schon an Spuk? Nun ja. Aber das hat sich dann plötzlich geändert, oder? Das ist richtig. Erst hielt ich es für einen Scherz. Vor 2 Wochen nämlich stand ein Artikel über einen erneuten Spuk in der Zeitung. Oh, den habe ich aufgehoben. Moment. Hier, lies es selbst. Schwarze Hexen mit roten Augen im verbotenen Wald gesichtet. Am Freitagabend wurde eine alte Spaziergängerin Zeugin eines seltsamen Geschehens im Wald bei Little Lake. Mehrere schwarze Gestalten sollen angeblich mit schauderhaftem Gesang die alte Dame fast zu Tode erschreckt haben. Der Zeugin gelang die Flucht und sie wird nun von Ärzten betreut. Zuerst habe ich auch noch drüber gelacht. Ich konnte diese Geschichte einfach nicht glauben. Moment, steht denn da, wer diese alte Dame war? Es steht leider kein Name dabei. Okay. Mein Mann Robert wusste auch nicht recht, was er von der Geschichte halten sollte. Er ging aber auf Nummer sicher und verbot uns, in den Wald zu gehen, bis die Sache aufgeklärt wird. Er meinte auch, wenn sich die Leute nur ihren Spaß mit der Legende erlauben würden, könnte auch im schlimmsten Fall jemand Kriminelles oder vielleicht eine Sekte dahinter stecken. Und was ist dann passiert? Es wurden erstmal viele Leute auf den Spuk aufmerksam und ein paar Tage lang wimmelte es von Schaulustigen im Wald. Doch da niemand etwas gesehen hatte, gaben sie es schließlich auf. Seit ein paar Tagen ist es wieder ruhig geworden. Trotzdem meinte Robert, wir sollten den Wald vorsichtshalber meiden. Aber er selbst hat es nicht getan? Mein Sohn Nick ist erst 10 Jahre alt und er hat einen kleinen Hund, Jake. Heute Morgen dann ist Jake aus irgendeinem Grund plötzlich in den Wald gelaufen. Nick hatte ihn über eine Stunde zurückgerufen, aber Jake kam nicht mehr wieder. Natürlich machte sich Nick Sorgen um den Hund und wollte ihn im Wald suchen gehen, doch Robert hatte es ihm strengstens verboten und ich natürlich auch. Nick, dieser Bengel. Er hat einfach nicht auf seinen Vater gehört und sich ebenfalls in den Wald geschlichen, um seinen Hund zu suchen. Als Robert das mitbekam, ist er ihm natürlich sofort nachgelaufen. Und sie sind beide nicht mehr zurückgekommen? Also genauer gesagt, alle drei? Nein, weder Robert, Nick noch Jake. Die sind immer noch im Wald. Ich habe die Polizei angerufen, aber die sagten mir, ich solle mir keine Sorgen machen. Bestimmt wäre es nur ein längerer Spaziergang. Ich hab's nicht mehr ausgehalten und bin schließlich selbst in den Wald gegangen. Ja, und dort? Erzählen Sie doch bitte weiter. Dort habe ich sie dann gesehen. Nick und ihren Mann? Nein, die schwarzen Gestalten. Wurden Sie etwa von denen angegriffen, Madam? Nein, ich konnte noch rechtzeitig fliehen. Sie jagten mir nach und schrien ganz fürchterlich. Was haben Sie denn geschrien? Ich müsse sterben, wenn ich den Wald nicht verlasse, und da bin ich einfach nur noch gerannt. Wie viele Gestalten waren es denn? Ich glaube, 2 gesehen zu haben. Haben Sie die Stimmen vielleicht erkannt? Stimmen? Es hörte sich an, als ob viele Stimmen auf einmal schreien würden, und es hallte fürchterlich. Können Sie diese seltsamen schwarzen Wesen sonst noch irgendwie beschreiben? Sie waren etwa in meiner Größe, trugen schwarze Gewänder und hatten rot leuchtende Augen. Ich kann mich daran erinnern, dass sie Stöcke mit langen Eisenspitzen in den Händen hielten und damit auf mich zielten. Ich hatte solche Angst und habe zu Hause gleich noch einmal bei der Polizei angerufen. Aber der Beamte schien mich nicht ernst zu nehmen. Ich solle morgen früh eine Vermisstenanzeige aufgeben, aber so lange möchte ich nicht warten. Wer weiß, was da im verbotenen Wald vor sich geht, und ich bin mir ganz sicher, Nick und Robert sind in allergrößter Gefahr. Werdet ihr uns nun helfen? Ich denke mal, es kann nicht schaden, wenn wir uns in diesem Wald selbst mal umsehen. Nur ist es mittlerweile schon dunkel. Das ist leider wahr. Dennoch, wir sollten keine Zeit verlieren. Wir müssen in den Wald, und zwar jetzt. Ich danke euch für eure Hilfe. Aber seid ja vorsichtig, ihr drei. Es heißt nicht umsonst der verbotene Wald. Versprochen. Mit Taschenlampen ausgerüstet begaben sich die drei Detektive in den dunklen Wald, um dort nach eventuellen Spuren zu suchen. Zu allem Übel zog dann noch ein dichter Nebel auf, der die Suche erschwerte. Erstaunlich, wie gruselig so ein Wald im Dunkeln wirken kann. Und nebelig ist es hier auch noch. Das stimmt leider. Die Spurensuche wird wohl nicht so einfach werden. Viel Licht spenden die Taschenlampen auch nicht gerade. Verhalten wir uns aber vorsichtshalber ganz leise. Was ist eigentlich, wenn wir hier einem großen und gefährlichen Tier begegnen, Kollegen? Große Tiere wären mir lieber als diese schwarzen Gestalten, von denen Mrs. Fisher uns erzählt hat. Aber wegen denen sind wir doch hier. Ich weiß. Aber in erster Linie geht es um die vermisste Familie. Außerdem weiß ich nicht, wie gefährlich diese Wesen sind. Hast du deine Kamera dabei, Bob? Ja, Jaster. Ich habe meine Sofortbildkamera mitgenommen. Komm, wir gehen mal da lang. Hier sind ein paar dünne Äste abgebrochen. Vielleicht ist hier jemand langgelaufen. Gut, Just. Geh du voran. Ich bleibe dicht hinter dir. Es ist wirklich schwierig, etwas zu sehen. Muss es ausgerechnet jetzt neblig sein? Hoffentlich verlaufen wir uns hier nicht. Ich habe mir den Weg bis jetzt genau eingeprägt. Wir dürfen nur nicht zu weit in den Wald hineingehen. Aber wenn es dich beruhigt, kann ich ja die Bäume markieren, an denen wir vorbeigekommen sind. Dann finden wir den Weg nach draußen sehr schnell wieder. Ja, das würde mich wirklich ungemein beruhigen. Na schön. Warte, ich nehme den Stein hier und kratze damit etwas Rinde ab. So, das wär's. Lasst uns weitergehen. In Ordnung. Was war das? Habt ihr was gesehen, Kollegen? Bestimmt nur ein Fuchs. Es leben nun mal allerlei Tiere in so einem Wald. Hast du gesehen, dass es ein Fuchs war? Das nicht, aber... Just, was hast du? Da sind Fußspuren in der feuchten Erde, siehst du? Ja, die könnten von Robert stammen. Wir müssen ihnen folgen. Mal gespannt, wo sie hinführen. Hier lang, Kollegen. Was ist das? Beruhige dich, Zweiter. Das sind nur Fledermäuse. Harmlose, kleine Fledermäuse. Nichts weiter. So? Diese Viecher haben mich fast zu Tode erschreckt. Oh Mann. Ich glaube eher, die Fledermäuse haben sich vor uns erschreckt. Da hinten ist etwas! Was denn? Ich kann es von hier aus nicht erkennen. Wir müssen näher ran. Okay, aber wir müssen vorsichtig sein. Das sind wir doch immer. Nun komm schon. Ich muss wissen, was das da hinten ist. Seht euch das an, Kollegen. Das gibt's ja nicht. Oh Mann, ja. Da sind drei kleine Steinhaufen aufgeschichtet. Aber wozu soll das gut sein? Siehst du denn nicht die Holzkreuze da oben drauf, Bob? Das hier sieht aus wie... drei Grabhügel. Drei Gräber? Hier, mitten im Wald? Ich frage mich nur, wer hier beerdigt worden ist. Auf den Kreuzen sind keine Inschriften. Sehr professionell sehen die auch nicht aus. Nur jeweils zwei dünne Bretter wurden mit einer Schnur zusammengebunden. Ach, die Holzkreuze zeigen noch keinerlei Verwitterungseigenschaften auf. Somit existieren diese drei Grabhügel noch nicht lange. Wisst ihr was? Ich werde einfach mal ein paar Fotos von diesen Hügeln machen. Ja, hoffentlich sieht niemand das Blitzlicht und hoffentlich locke ich damit nicht noch weitere Tiere an. Das glaube ich weniger. Du erschreckst sie höchstens mit der Knipserei. Drei Gräber. Robert, Nick und der Hund Jake sind verschwunden. Und hier wurden vor kurzem drei Grabhügel aufgerichtet. Ich hoffe nur, dass dies in keinem Zusammenhang steht. Das hoffe ich allerdings auch. Bob, pass auf, hinter dir! Ja! Verschwinde aus dem verbotenen Wald, wenn du dein Leben liebst. Lauf, Kollegen! Er hat einen Stock mit einer Eisenspitze! Los, schnell weg hier! Ist das Ding uns gefolgt? Ich glaube nicht. Was war das bloß? Es passt haargenau auf die Beschreibung. Das war eines der dunklen Wesen, die auch Mrs. Fisher begegnet waren. Hast du diese Augen von der Gestalt gesehen? Ja, rot leuchtend, wie Mrs. Fisher erzählt hat. Dann ist es also wahr. Just, das könnten tatsächlich echte Dämonen gewesen sein. Lass uns lieber zum Haus zurückkehren. Ich denke, mir ist es geglückt, ein Foto von dieser Gestalt zu schießen. Außerdem sollten wir der Familie von den Grabhügeln berichten. Glaubst du wirklich, das ist notwendig? Also Jane Fisher und ihr Vater, die machen sich doch schon genug Sorgen um Robert und Nick. Ich weiß. Dennoch sollten sie es erfahren. Vielleicht wird es auch die Polizei endlich überzeugen, dass Robert und Nick nicht auf einem Nachtspaziergang sind. Außerdem hast du das schwarze Wesen mit den roten Augen fotografiert. Ja, dann kommt. Mrs. Fisher wird die Fotos bestimmt auch sehen wollen. Natürlich sorgte die Entdeckung der drei Grabhügel mit den Holzkreuzen für noch mehr Aufregung im Haus der Fischers. Ich kann das kaum glauben, was ihr mir da berichtet. Was hat das nur alles zu bedeuten? Ich verstehe das nicht. Zeigt mir doch nochmal die Fotos. Hier sind sie, Mr. Smith. Na, vielleicht ist das nichts weiter als ein kleiner Tierfriedhof, den irgendjemand aus dem Dorf im Wald angelegt hat. Aber dann wäre uns das doch vorher irgendwann mal aufgefallen, oder etwa nicht? Nun ja, du gehst sowieso nie in den Wald. Und ich bin auch nicht oft dort. Es ist auf den Fotos nicht zu erkennen. Standen da irgendwelche Namen auf den Kreuzen? Tiernamen vielleicht? Nein, dort stand rein gar nichts drauf geschrieben. Außerdem sind wir uns ganz sicher, dass diese Grabhügel erst vor kurzem angelegt worden sind. Es könnte sich ja auch um einen harmlosen Kinderstreich handeln. Seit dem Zeitungsartikel lassen die Dorfbewohner doch ihre Kinder nicht mehr in den verbotenen Wald. Und wenn das wirklich die Gräber von Robert, Nick und Jake sind, bestimmt leben sie nicht mehr. Die schwarzen Gestalten haben sie getötet, weil sie den Wald betreten haben und sie dann dort begraben. Also nun beruhige dich erstmal, Kind. Das wissen wir doch gar nicht. Solange wir das nicht wissen, solltest du darauf hoffen, dass die Familie noch am Leben ist. Ich hoffe es ja. Trotzdem habe ich Angst. Große Angst, dass ihnen was zugestoßen sein könnte. Sagt mal, ihr habt doch eben erzählt, dass ihr vorhin auch diese schwarzen, seltsamen Wesen gesehen habt, oder? Ja, aber es handelte sich nur um eine schwarze Gestalt. Es ging ja alles sehr schnell, aber ich bin mir ziemlich sicher, nur eine gesehen zu haben. Sie hatten recht, Mrs. Fisher. Kein Mensch kann so seltsame Stimmen von sich geben. Und auch wir wurden von der schwarzen Gestalt aus dem Wald gejagt. Ehrlich gesagt, mir sitzt der Schreck immer noch in allen Gliedern. Wir sind so schnell gerannt, wie wir nur konnten. Ich muss auch leider sagen, dass wir weiterhin sehr vorsichtig sein müssen. Es könnte sich um echte Dämonen handeln. Aber das werden wir noch sorgfältig prüfen. Da fällt mir ein, Bob hat sogar ein Foto von dem Wesen schießen können. Doch leider ist es sehr verwackelt. Ja, leider. Ich hatte einfach keine ruhige Hand mehr. Aber hier ist das Foto, Madam. Danke, Bob. Diese Augen werde ich wahrscheinlich noch in meinen Träumen sehen. Fürchterlich. Ah. Auf dem Foto ist wirklich nicht viel zu erkennen. Aber die roten Augen sieht man ganz deutlich. Ich frage mich nur, wo diese Wesen herkommen und warum sie sich ausgerechnet in diesem Wald niedergelassen haben. Mir persönlich ist bisher noch keins begegnet. Aber wenn ich mir das Foto so anschaue, kann ich auch gerne darauf verzichten. Nun, auch wenn das Bild verwackelt ist, haben wir jetzt immerhin etwas für die Polizei. Wir sollten sie auf der Stelle darüber in Kenntnis setzen. Du weißt doch, was der Inspektor zu uns gesagt hat. Wir sollen mit der Anzeige warten bis morgen früh. Dann sind die 24 Stunden vorüber und die Polizei wird sich dann der Sache annehmen. Ich kann so lange aber nicht warten. Verstehst du das denn nicht? Also schön. Ich werde dir beweisen, dass es nicht die Gräber von Robert und Nick sind. Ja, aber wie willst du das denn anstellen? Ich werde in den Schuppen gehen, mir eine Schaufel holen und die Gräber ausheben. Bestimmt befinden sich nur tote Katzen oder Kanarienvögel darunter. Du wirst schon sehen. Was willst du? Du kannst nicht in den Wald, das ist viel zu gefährlich. Du hast doch eben selbst mitbekommen, dass es sich um echte Dämonen handeln könnte. Dagegen sind wir machtlos. Die drei Detektive hingegen hast du aber gehen lassen. Aber doch nur, weil die drei damit Erfahrung haben. Und eben weil sie damit Erfahrung haben, werde ich sie auch mitnehmen in den verbotenen Wald. Wollt ihr mich also begleiten? Sie meinen jetzt sofort? Selbstverständlich jetzt. Oder glaubt ihr etwa, dass Jane sonst die Nacht über Ruhe geben wird? Wir werden auf jeden Fall mit Ihnen kommen, Mr. Smith. Fein. Jane, es dauert nicht lange. Mach dir keine Sorgen, wir sind bald wieder zurück. Dad? Ja, mein Liebes? Versprich mir, vorsichtig zu sein. Ah, uns wird schon nichts passieren. Du wartest im Haus, falls Robert und Nick doch noch auftauchen sollten. Wenn Robert wirklich auftaucht, schick ihn in den Wald. Was ist, wenn ihr auch nicht mehr aus dem Wald zurückkehrt? Du wirst dich dann gleich morgen früh mit der Polizei in Verbindung setzen. Zeig ihnen die Fotos, dann werden die Beamten dir glauben. Das hier ist die schlimmste Nacht meines ganzen Lebens. Graham Smith führte die drei Fragezeichen zuerst in einen kleinen hölzernen Geräteschuppen, der hinter dem Haus zu finden war. So, hier werden wir alles finden, was wir brauchen. Kommt. Okay, ich schalte mal die Taschenlampe an. Oh, Sie haben sehr viele Gartengeräte, Mr. Smith. Ja, die Gartenarbeit ist mein Hobby. Obwohl Jane nicht verstehen kann, dass ich mich dafür interessiere. Und dann noch für Blumen. Robert versuchte mich für einen Gemüsegarten zu begeistern. Aber Blumen sind mir nun mal lieber. Ihr Garten ist wirklich sehr schön. Danke, Justus. Da hätten wir schon mal eine Schaufel. Die nimmst am besten du, Peter. Hab sie. Danke. Eine Spitzhacke für dich, Justus? Okay. Und noch eine Schaufel für mich. Diese Taschenlampe nehmen wir auch noch mit. Und dann dürften wir wohl alles beisammen haben. Na dann, auf zum Wald. Was macht man nicht alles mitten in der Nacht, damit die Tochter beruhigt schlafen kann? Also, ich wäre an ihrer Stelle auch ziemlich aufgebracht. Nun ja. Dann hoffen wir, dass diese Sache noch ein gutes Ende nimmt. Oh ja, das hoffen wir wohl alle. Thank you. später erreichten Graham Smith und die drei Detektive den verbotenen Wald. Der Nebel hatte sich zum Glück etwas verzogen. Dennoch war es hier stockdunkel. Werdet ihr die Stelle mit den Grabhügeln nochmal wiederfinden? Ja, auf jeden Fall. Sehen Sie, zum Beispiel hier. Ich habe vereinzelt Bäume markiert, damit wir uns nicht verlaufen. Wenn wir die Markierung nachgehen, kommen wir automatisch bei den Grabhügeln heraus. Da habt ihr aber gut mitgedacht. Hier habe ich wieder eine Markierung gefunden. Na, dann folgen wir doch dem Weg. Gleich müssten wir die Stelle erreicht haben. Da lang. Just? Was machen wir eigentlich, wenn wir wieder so einem schwarzen Wesen begegnen? Rennen, Peter. Rennen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir hier richtig sind. Was willst du denn damit sagen? Stimmt was nicht? Na, dass hier die Stelle der drei Gräber ist. Ja, aber hier sind doch gar keine Grabhügel. Aber es ist die richtige Stelle. Ich erkenne sie doch wieder. Die Gräber sind nur verschwunden. Also Gräber können nicht einfach verschwinden. Was redet ihr denn da? Bob hat recht. Die Hügel sind weg und die Kreuze auch. Das verstehe, wer will. Was geht hier nur vor sich? Hier gibt es auch Fußabdrücke. Leider kann man sie durch die feuchte Erde nicht ausmachen. Das könnten genauso gut die von uns sein. Ja, aber was soll ich denn jetzt Jane erzählen? Vielleicht haben wir uns ja doch geirrt. Und diese Grabhügel standen an einer ganz anderen Stelle. Vorhin war es noch sehr neblig hier im Wald. Da kann man schon mal die Orientierung verlieren. Das kann schon sein. Aber ich habe doch unseren Weg markiert. Hier ist die richtige Stelle. Wir sollten das überprüfen. Zwar sind hier Markierungen an den Bäumen, aber wir sollten noch einen größeren Umkreis durchsuchen. Die Gräber müssen ja irgendwo sein. Immerhin habt ihr sie fotografiert. Ja, also von mir aus können wir das so machen. Wie denkst du darüber, Justus? Na schön. Wir sollten uns aufteilen, dann geht es schneller. Sie suchen auf der rechten Seite und wir schauen uns auf der linken Seite des Waldes um. Wir haben jetzt Mitternacht. Ich würde vorschlagen, dass wir uns alle genau in einer Stunde wieder hier treffen. Aber eins müsst ihr mir vorher noch sagen. Ja, was meinen Sie, Mr. Smith? Na, wie bekämpfe ich so ein Geistwesen? Ich könnte einem begegnen und weiß mich nicht zu wehren. Ich habe ja keine Erfahrung mit Geistern. Ja, die Frage ist allerdings berechtigt. Also, ich würde vorschlagen, dass Sie dann sofort wieder an diese Stelle kommen. Wir werden uns nicht so weit entfernen und die Stelle hier im Auge behalten. Sie sollten sich auch nicht zu weit entfernen. Abgemacht. Na dann, bis später, ihr drei. Gut, dann bis in einer Stunde. Na kommt, suchen wir erst dort drüben. Dennoch bin ich mir sicher, hier an der richtigen Stelle zu sein. Ja, aber gehen wir lieber auf Nummer sicher. Ich hoffe nur, dass Mr. Smith sich nicht im Wald verläuft. Immerhin kennt er diesen Wald besser als wir beide, Bob. Ich hoffe nur, wir finden bald was. Ich bin mittlerweile doch ziemlich müde geworden. Ich auch. Aber erst müssen wir das Geheimnis des verbotenen Waldes lösen. Doch die Suche blieb erfolglos. Enttäuscht begaben sich Justus, Peter und Bob um Punkt 1 Uhr wieder zum Treffpunkt zurück. Von Mr. Smith war jedoch weit und breit nichts zu sehen. Wir hätten vielleicht, bevor wir uns getrennt haben, die Uhren vergleichen sollen. Mein Gefühl sagt mir, dass irgendetwas passiert ist. Wir werden Graham suchen gehen und seiner Spur folgen. Na schön, seine Fußabdrücke in der Erde sind ja ganz gut erkennbar. Ich gehe voran. Weit kann er ja nicht sein, wenn er sich an meine Anweisung gehalten hat. Ja, wenn! Da lang! Hey! Seht ihr, was ich sehe? Was? Wo denn? Na da! Da drüben! Schnell, kommt mit! Ich glaube, ich habe einen weiteren Grabhügel entdeckt. Das gibt's ja nicht. Das muss ich mir ansehen. Ein neuer Grabhügel. Tatsächlich. Und auch wieder mit so einem Holzkreuz. Könnte das... könnte das das Grab von Graham sein? Ich hoffe jetzt wirklich, es ist ihm nichts passiert. Es wird mir langsam alles zu unheimlich hier, Just. Ich hoffe auch, dass Mr. Smith nichts passiert ist. Bob, leuchte mir mit der Taschenlampe. Ich werde die Steine beiseite räumen und das Grab ausheben. Deswegen sind wir doch hier. Na schön. Zuerst ziehe ich das Kreuz raus. So, jetzt die Steine. Und? Hier drunter ist nichts. Ich werde jetzt anfangen zu graben. Ich passe auf, ob sich uns eine schwarze Gestalt nähert. Hier unten ist nichts. Ein leeres Grab? Keine Leiche, keine Knochen, einfach nichts. Ja, vielleicht hast du einfach nur nicht tief genug gegraben. Meinst du? Hier auf dem Boden liegt ein komischer kleiner Gegenstand herum. Was könnte das nur sein? Jungs, Jungs, wo seid ihr? Jungs, los, Peter, Bob. Erster, das ist Mr. Smith, er lebt noch. Wo seid ihr denn? Hilfe! Jungs, wo seid ihr denn? Hilfe! Da kommt er! Was kann da nur geschehen sein? Er ist ja völlig aufgelöst! Jungs, wir müssen sofort den Wald verlassen! Ja, aber was ist denn passiert? Später, Justus! Zumindest müssen wir hier weg, aber schnell! Hunderte schwarzer Wesen sind auf dem Weg hier! Lauf, Kollegen, lauf! Erst als sie alle das Haus erreicht hatten, blieben Mr. Smith und die drei Detektive erschöpft stehen und drehten sich noch einmal zu dem verbotenen Wald um. Zum Glück haben die Dämonen uns nicht verfolgt. Wahrscheinlich trauen sie sich nicht aus dem Wald heraus. Aber versprecht mir, Jane, nichts zu sagen, wenn wir jetzt ins Haus gehen. Sie wird sich sonst noch mehr aufregen. Das geht schon in Ordnung. Aber was genau haben Sie denn gesehen, Sir? Ich war auf der Suche nach den Gräbern. Eins hatte ich gefunden. Aber ich dachte, es seien drei. Und wollte die anderen zwei suchen gehen. Haben Sie denn weitere Grabhügel gefunden? Nein. Dafür hörte ich von Weitem seltsame Stimmen. Und ich bin ihnen gefolgt. Sie hätten in so einer Situation aber sofort wieder an den Treffpunkt kommen sollen. Ah, das weiß ich. Aber ich war eben neugierig. Und was ist dann passiert? Dann habe ich sie gesehen. Was haben Sie gesehen? Die Dämonen. Viele Dämonen. Hunderte. So etwas Schauderhaftes habe ich noch nie gesehen. Mir blieb fast das Herz stehen. Es schien so, als ob die eine Versammlung abgehalten hatten. Ich wollte näher ran und stolperte plötzlich. Da haben die mich wohl gehört und alle haben sich zu mir umgedreht. Und ich blickte plötzlich in unzählige rote Augen. Als sie dann auf mich zukamen, bin ich nur noch gerannt, so so schnell ich konnte. Sind Sie verletzt? Nichts Ernstes, nur eine kleine Schürfwunde am Knie. Wir werden Jane erzählen, dass wir die Gräber gefunden haben und dort niemand drin liegt. Okay? Nun, das stimmt ja auch fast. Dann sind wir uns ja einig. Moment! Ich muss nur noch schnell die Tür aufsperren. Trotzdem wird ab jetzt niemand mehr den Wald betreten. Auch ihr nicht. Verstanden? Ja, aber... Keine Widerrede, Justus. Die Polizei soll sich morgen früh darum kümmern. Jane, Liebes, wir sind wieder zurück. Gott sei Dank, euch ist nichts passiert. Wir haben die Gräber gefunden. Und wie ich vermutet hatte, liegt dort niemand drin. Da bin ich aber erleichtert. Nur, wo kommen diese Grabhügel plötzlich her und wo sind mein Mann und mein Sohn abgeblieben? Darum soll sich die Polizei kümmern. Gleich morgen früh werde ich eine Vermisstenanzeige aufgeben. Wir sollten nun versuchen, etwas zu schlafen. Ja, aber was ist mit Roberts Mutter? Was soll mit ihr sein? Denkst du nicht, dass wir sie einweihen sollten? Nicht mehr heute Nacht. Das können wir morgen immer noch machen. Wenn sie denn überhaupt zuhören will. Wieso sollte Roberts Mutter ihnen denn nicht zuhören wollen? Nun ja, Robert und seine Mutter leben seit 10 Jahren im Streit und haben überhaupt keinen Kontakt mehr zueinander. Robert hat zwar öfter versucht, seine Mutter anzurufen, aber sie legte immer wieder auf. Sie will einfach nicht mit ihm reden. Und mit mir schon gar nicht. Ja, aus welchem Grund denn, wenn ich fragen darf? Robert und seine Eltern wohnten in einem großen Haus direkt in London. Robert heiratete meine Tochter und zog schließlich zu uns. Als später dann sein Vater starb, war seine Mutter Caroline Fisher ganz alleine in dem großen Haus. Doch dieses Haus war für eine Person einfach zu viel Arbeit. Caroline liebte dieses Haus, doch Robert hatte es einfach verkauft. Das Geld ließ er auf das Konto seiner Mutter überweisen und steckte Caroline in eine kleine Wohnung. Die alte Dame könnte einen wunderschönen und sorgenfreien Lebensabend verbringen, aber sie vermisst ihr Haus und ist wütend auf Robert. Außerdem hasst sie meine Tochter, weil sie ihrer Mutter den Sohn genommen hatte. Welch ein Unsinn. Aber so ist diese alte Dame eben nun mal. Stur und dickköpfig. Nicht mal ihren Enkelsohn hat sie bisher gesehen. Trotzdem sollten wir sie anrufen. Sie legt doch sowieso gleich wieder auf. Aber es wäre doch möglich, dass Caroline etwas von Robert und Nick gehört hat. Also hör zu. Du legst dich jetzt schlafen und ich fahre zu Caroline. Einverstanden? Einverstanden. Ich bin bald wieder zurück. Ihr geht jetzt auch besser schlafen. Kommt, ich zeige euch das Gästezimmer. Danke, Madam. Ich bin in der Tat ziemlich müde. Ich auch. Und ich erst. Das Gästezimmer lag am Ende des Flures. Es war nicht sonderlich geräumig, dafür aber sehr gemütlich. Justus, Peter und Bob waren froh, endlich mal ungestört reden zu können. Oh, was für eine seltsame Nacht. Wenn Nick und Robert jemals lebend wiederfinden werden... Wir werden unser Bestes tun. Nanu, hörst du das erst da? Ich schau mal aus dem Fenster. Es ist nur Mr. Smith. Ich schätze, er ist gerade von Caroline Fisher zurückgekommen. Jetzt schon? Wie meinst du das? Er war nicht mal eine halbe Stunde unterwegs. Alleine die Fahrt und die Rückfahrt von London nach Little Lake dauern schätzungsweise zusammen eine Dreiviertelstunde. Ach, das ist mir gar nicht aufgefallen. Aber du hast recht. Das ist ja merkwürdig. Ja, allerdings. Aber das ist nicht das Einzige, was hier merkwürdig ist. Graham Smith hatte uns doch erzählt, vorhin im Wald gestolpert zu sein und sich sein Knie aufgeschürft zu haben. Ich erinnere mich. Erinnerst du dich auch an seine Hose? Nein. Warum sollte ich? Der Waldboden war feucht und trotz des Sturzes von Mr. Smith hatte er keinerlei Schmutz an seinen Hosen. Ja, das stimmt, Justus. Seine Hose war sauber. Außerdem beschäftigt mich noch ein Rätsel. Nun sag schon. Als wir der schwarzen Gestalt das erste Mal begegnet sind und sie uns aus dem Wald jagte, da sprach sie nur einen von uns an. Sie sagte nicht ihr, sondern du. Das ergibt doch auch keinen Sinn. Als ob wir zusammen nur eine Person gewesen wären. Unglaublich, was dir alles auffällt. Dann wollte ich dich außerdem noch etwas fragen. Bevor Mr. Smith vorhin im Wald zu uns kam, sagtest du doch, du hättest einen seltsamen Gegenstand gefunden. Oh ja, richtig. Ich habe ihn eingesteckt. Moment. Hier. Sieh dir das mal an. Ah. Ich weiß, was das ist. Das ist eine Hundepfeife. Eine Hundepfeife? Ja, eine Hundepfeife. Wenn man hineinbläst, können wir den Ton nicht hören, aber die Hunde können es. Und die reagieren dann darauf? Meistens ja. Was hast du da, Jost? Nur ein Zettel. Der lag da auf dem Boden. Wahrscheinlich ist er hier aus dem Papierkorb herausgefallen. Eine Einladung an alle Bewohner von Little Lake. Für letzte Woche allerdings. Da sollte ein Frühlingsfest stattfinden. Und rate mal wo. Vielleicht im verbotenen Wald? Richtig. Hier steht, auch dieses Jahr stellt Amber Bones ihre Wald- und Grillhütte für das Frühlingsfest in Little Lake zur Verfügung. Und da steht eine Grillhütte mitten im Wald? Wir haben doch weit und breit keine gesehen. Ich schätze, es war einfach zu dunkel oder zu nebelig. Aber ich denke mal, dass nach so einem Zeitungsartikel dort bestimmt kein Fest mehr stattgefunden hat. Also kein Mensch hätte sich dort auch noch hineingetraut. Man möchte schon ein Grillfest mit Dämonen feiern. Vielleicht ist sie die alte Dame, die angeblich die Hexen gesehen hatte. Die Besitzerin der Hütte also. Vielleicht wollte sie mit ihrer Aussage nur dieses Fest verhindern. Aber dann würde hier doch nicht stehen, dass Mrs. Bone ihre Hütte freiwillig zur Verfügung stellt. Das stimmt auch wieder. Irgendwie ergeben sämtliche Dinge keinen Sinn. Ja, und dann dürfen wir nicht einmal mehr in den Wald zurück. Morgen früh wird sich doch die Polizei um alles kümmern. Und dann sind wir raus aus der Sache, Kollegen. Und was sollen wir jetzt tun? Wir werden uns noch ein letztes Mal zum Wald schleichen. Jane und ihr Vater müssen davon nichts mitbekommen. Ich will erstens prüfen, ob sich da wirklich hunderte von schwarzen Gestalten rumtummeln und mir die Grillhütte einmal ansehen. Vielleicht finden wir dort eine Spur, die uns zu Robert und Nick führt. Dann lasst uns aufbrechen. Seid ganz leise. Ich habe gesehen, dass der Haustürschlüssel normalerweise im Flur an der Wand hängt. Jane und Mr. Smith dürfen nicht mitbekommen, dass wir uns davon schleichen. Ist gut. Ich öffne mal vorsichtig die Zimmertür. Die Luft ist rein. Kommt. Okay. Wie spät ist es eigentlich mittlerweile? Gleich 3 Uhr morgens. Just! Da drüben im Gebüsch. Da ist jemand. Ich hab's genau gehört. Hoffentlich ist uns niemand gefolgt. Sei leise. Ich werde mal nachsehen. Okay. Aber ich komme mit. Da bewegt sich was. Vielleicht nur ein Tier. Kommen Sie schon raus da! Wir wissen, dass sie hier sind. Aber das ist ja... Nur die Ruhe. Ich bin es, Jane. Was machen Sie denn hier? Das Gleiche könnte ich euch auch fragen. Warum sind Sie uns gefolgt, Miss Fisher? Ich bin euch nicht gefolgt. Ja, aber... Ich habe euch nicht mal aus dem Haus gehen sehen. Ich bin meinem Vater gefolgt. Von meinem Fenster aus habe ich ihn in den Wald schleichen sehen. Da ist noch wer. Irgendjemand hat uns belauscht und ist weggerannt. Könnte das Graham gewesen sein? Auf jeden Fall ist er hier. Ich frage mich nur, wieso? Was hat er hier verloren und was führt er im Schilde? Ich bin hier, weil ich das jetzt wissen möchte. Wir sind ebenfalls nochmal hierher gekommen, um der Sache auf den Grund zu gehen. Sagen Sie, kennen Sie eigentlich eine Emma Bones? Ja, sicher. Die Dame ist schon älter und wohnt in London. Sie besitzt hier eine Grillhütte, so viel ich weiß, aber da ich nie auf einem Frühlingsfest war, weiß ich auch nicht, wo diese sich befinden soll. Haben Sie vielleicht Kontakt zu dieser Dame? Nein, ich habe sie gerade einmal gesehen, aber mit dieser Frau haben wir nichts zu tun. Gib mir mal die Pfeife, Peter. Die Hundepfeife? Ja, genau die. Na gut. Hier ist sie. Was machst du denn da? Ich habe in die Pfeife geblasen. Aber sie scheint kaputt zu sein. Ist sie nicht. Aber seid jetzt mal ganz leise. Hört ihr das? Ein Hund. Könnte das Jake sein? Da bin ich mir ziemlich sicher. Jake? Dann sind Robert und Nick vielleicht doch noch am Leben, aber wo sind sie? Wir müssen dem Winseln folgen, auch wenn es schwer zu sagen ist, aus welcher Richtung es kommt. Von da drüben, würde ich sagen. Kommt, wir dürfen nicht noch mehr Zeit verlieren. Beeilen wir uns. Ich gehe mit der Taschenlampe voran. Vorsicht, passt auf, ein Dämon! Verschwinde aus dem verbotenen Wald, wenn du dein Leben liebst. Oh Gott! Hua! Los, auf ihn! Was? Ja, auf ihn! So, wir haben ihn. Du entkommst uns nicht. Die schwarze Gestalt trägt ja eine Maske. Na dann, runter damit. So. Dad? Du? Aber ich verstehe nicht. Ich weiß. Lass mich erstmal aufstehen. Ich hoffe, Sie haben eine gute Erklärung dafür, Mr. Smith. Ich kann das alles erklären, glaub mir. Das will ich hoffen. Wo ist meine Familie? Wir müssen hier lang, Madam. Schnell! Nein, Justus, lass sie. Nur bis morgen früh. Ich bitte dich. Justus, wo geht es lang? Folgt mir. Nein, bleib hier. Oh nein, Mr. Smith. Wir gehen weiter. Seht da, das muss wohl die Grillhütte sein. Sie ist mit Ästen und Zweigen getan. Deswegen ist sie uns nicht gleich aufgefallen. Und da, vor der Hütte steht eine weitere schwarze Gestalt. Sie hat uns gesehen. Wir sollten trotzdem hingehen. Bestimmt ist es auch nur eine Verkleidung. Kommt, ich will endlich wissen, was hier los ist. Es hat wohl doch keinen Zweck mehr. Die Gestalt nimmt sich die Maske ab. Aber wer ist das? Moment, ich kenne sie doch. Sie sind die Besitzerin der Grillhütte. Emma Bones, nicht wahr? Warum konntet ihr nicht warten bis morgen früh? Es hat nichts genützt. Der Spuk hat wohl nicht ausgereicht, die Leute vom Wald fernzuhalten. Wo sind Robert und Nick? Sind sie in der Hütte? Die geht dort nicht hinein. Warum nicht? Weil dann alles umsonst gewesen ist. Sie wird in deiner Gegenwart nicht mehr reden. Noch nicht. Redet keinen Unsinn. Ich werde jetzt dort hineingehen und niemand wird mich aufhalten. Die Tür ist verschlossen. Robert, Nick! Ich werde das Schloss mit meinem Dietrich-Set öffnen. Moment. Lassen Sie mich mal an die Tür. Na schön. Geh von der Tür weg! Nein! Es ist kein kompliziertes Schloss. So, die Tür ist offen. Danke, Peter. Jake! Jake, mein Junge, Gott sei Dank! Da sind doch Robert und Nick. Sie sind gefesselt und geknebelt. Ihr lebt. Ich kann nicht sagen, wie froh ich bin, aber was ist eigentlich passiert? Wie bitte? Aber dass die beiden gefesselt sind, kann nicht sein. Wir müssen sie losbinden. Sofort. Soll das heißen, dass Sie Robert und Nick nicht gefesselt und hier gefangen gehalten haben? Also damit habe ich nichts zu tun. Ach nein? Und was sollte die Verkleidung und was soll überhaupt das Ganze hier? Binden wir erst die beiden los. Ich werde dich befreien, Nick. Halte ganz still. So, jetzt bist du wieder frei. Mom, endlich hast du uns gefunden. Geht es euch gut? Oh, Oh, jetzt schon, Liebes. Jetzt schon. Aber sag mir bitte, was hier eigentlich los ist. Ich habe Jake im Wald gesucht und plötzlich wurde ich von einem schwarzen Dämon in die Hütte verschleppt und gefesselt. Armer Junge. Aber jetzt ist alles wieder vorbei. Hab keine Angst. Oh, mein Kopf. Als ich Nick suchte, hatte mir irgendjemand von hinten als übergebraten. Und als ich aufwachte, war ich ebenfalls hier gefesselt. Ein schwarzes Wesen hielt hier drinne Wache, redete aber kein Wort mit uns. Wir hatten solche Angst, dass wir hier nicht mehr lebend rauskommen würden. Jake war ebenfalls angebunden, aber er konnte eben noch seinen Kopf durch die Schlinge ziehen. Leider waren die Fenster verschlossen, so konnte Jake keine Hilfe holen gehen. Auf jeden Fall wissen wir jetzt, dass die Dämonen keine echten Dämonen sind, sondern nur Emma Bones und Graham Smith, die sich als solche verkleidet hatten. Jetzt habe ich auch keine Angst mehr. Ich dachte mir schon, dass es keine echten Geisterwesen waren, sonst hätte Jake anders reagiert. Aber er war die meiste Zeit ganz ruhig. Ich verstehe das jetzt nicht. Emma, wo ist Caroline? Das weiß ich auch nicht. Ich dachte, sie sei hier drin. Wen hast du denn da eigentlich noch mitgebracht, Jane? Oh, das sind die drei Detektive. Sie kommen aus Rocky Beach und haben bei der Suche nach euch geholfen. Ich bin ja so froh, dass euch nichts passiert ist. Boah, von so weit seid ihr gekommen? Ja, das ist wahr, Kleiner. Wenn uns jemand ruft, ist uns kein Weg zu weit. Kann mir auch bitte mal einer erklären, warum man euch hier gefangen gehalten hat? Wo liegt der Sinn? Also, ich wusste nicht, dass ihr... Ich dachte, ihr würdet... Wo ist Caroline? Caroline? Etwa Roberts Mutter? Ja. Und sie muss hier irgendwo sein, denn schließlich geht es um sie. Meine Mom? Die war bestimmt nicht hier. Sie war verkleidet. Niemand hätte sie erkannt in ihrem schwarzen Kostüm. Also hat Caroline Fisher das alles ausgeheckt? Aber wozu? Na schön, also die Sache war so. Caroline und ich sind die besten Freundinnen geworden und erzählen uns auch unsere Sorgen. Wie oft klagte sie darüber, dass sie keinen Kontakt mit ihrem Sohn Robert hatte und ihren Enkel nicht kennt. Jedoch wollte sie sich auf keinen Fall entschuldigen oder den ersten Schritt tun. Ich redete so lange auf sie ein, bis sie dazu bereit war, ein Gespräch mit ihrem Sohn zu führen. Jedoch sollte Jane auf keinen Fall dabei sein. Die Frage war nur, wie sollte sie das anstellen? Den ersten Schritt wollte sie nicht tun, hatte Angst, dass Robert gar nicht mit ihr reden wollte. Und da kamen wir zusammen auf die Idee, die beiden hier in die Hütte zu locken. Der Spuk sollte eigentlich nur Jane vor ein paar Stunden aus dem Wald fernhalten. Ich habe eigentlich gehofft, dass Caroline bis morgen früh wieder Frieden mit ihrem Sohn schließen würde. Ich frage mich nur, warum Caroline nicht hier ist. Und dass Robert und Nick gefesselt waren, wusste ich auch nicht. So war das nicht geplant. Ach, und wie genau war es geplant? Nun ja, Caroline sollte diese Nacht eigentlich für ein langes Gespräch nutzen. Stattdessen hat sie euch gefesselt. Glaub mir, hätte ich das gewusst, hätte ich niemals damit gemacht. Ich verstehe. Caroline ist diese alte Dame, die vor 2 Wochen laut Zeitungsanzeige diese angeblichen Hexen im Wald gesehen hatte. Das stimmte überhaupt nicht. Sie wollte nur eine alte Legende vom verbotenen Wald wieder aufleben lassen, um dem späteren Spuk glaubhafter zu gestalten. Das stimmt, junger Mann. Die 2 Kostüme habe ich genäht. Die Augen sind 2 kleine rote Glühbirnen, die mit einer Batterie funktionieren. Und die schauderhaften Stimmen kamen von einem Tonbandgerät. Ja, ich zeige es euch. Verschwinde aus dem verbotenen Wald, wenn du dein Leben liebst. Ich verstehe. Der eine Satz und das Lachen kam vom Tonbandgerät. Deswegen wurden wir das erste Mal als eine Person angesprochen. Eigentlich war dieser Satz für Jane gedacht und auch sie wurde damit das erste Mal aus dem Wald gejagt. Das ist richtig und eigentlich dachte ich, es hätte funktioniert. Stattdessen taucht ihr drei plötzlich hier auf. Die 3 Fragezeichen kennen sich mit Spuk aus und ich habe sie hierher gebeten, um mir zu helfen. Caroline Fisher hatte also heute Morgen die Hundepfeife benutzt, die Peter gefunden hatte und damit Jake in den Wald gelockt. Es war anzunehmen, dass ein kleiner Junge trotz Verbot seinen geliebten Hund suchen gehen würde. So war es ja auch geplant. Es war auch anzunehmen, dass der Vater den Jungen suchen geht, und ebenfalls war es klar, dass Jane zu Hause bleiben sollte, falls Nick doch noch zurückkommt. Nur für den Fall, dass Jane doch in den Wald kommen sollte, wurde nur für sie allein dieser Spuk inszeniert, um sie gleich wieder zu vertreiben. Es wäre ja nur bis morgen früh gewesen und auch die Polizei wäre uns in dieser Zeit nicht in die Quere gekommen. Ich habe gehofft, dass sich bis morgen früh wieder alles einringt und die Familie sich wieder versöhnt. Mhm. Ja, aber wenn nur Sie, Mrs. Bones, und Caroline Fisher daran beteiligt waren, was hatte dann Graham Smith mit der ganzen Sache zu tun? Zuerst gar nichts. Ich wusste das ja alles selbst nicht. Als wir im Wald waren, um die drei Gräber auszuheben. Erst da habe ich von der Sache erfahren. Ich habe die Grabhügel angelegt, um Jane abzuschrecken. Aber James hatte sie nicht mal bemerkt. Nur die drei jungen Leute aus Rocky Beach. Deswegen habe ich sie auch sofort wieder entfernt. Es waren ja nur ein paar aufgeschichtete Steine und ein paar zusammengebundene Bretter. Ich suchte auf der anderen Seite des Waldes nach den Grabhügeln und entdeckte Emma in ihrem Kostüm. Zuerst hatte ich mich zu Tode erschrocken, doch so ganz wollte ich dann doch nicht an Geistergeschichten glauben. Ich habe den angeblichen Dämon überwältigt und fand Emma Bones unter dem Kostüm. So kam dann alles heraus. Sie bat mich jedoch mitzumachen und euch drei aus dem Wald fernzuhalten, bis Caroline sich wieder mit Robert vertragen hätte. Ich machte also erst ab diesem Zeitpunkt bei dem Spielchen mit. Zuerst dachte ich, es wäre eine gute Idee, ein neues Grab anzulegen und selbst die nächsten Stunden im Wald zu bleiben. Dieses Grab habt ihr ja auch gefunden. Nur dummerweise habt ihr dort gegraben und festgestellt, dass ich dort nicht drin liege. Also musste ich den Plan ändern. Ich rannte zurück und erfand die Geschichte mit den hunderten schwarzen Wesen und der Art Versammlung, die sie abgehalten haben. Ich sagte, sie seien auf dem Weg hierher und dass wir unbedingt von hier verschwinden müssen. Ihr habt es mir geglaubt. Anfangs zumindest. Das erklärt auch, warum ihre Hose nicht schmutzig war. Sie sind nämlich gar nicht gestolpert. Bin ich auch nicht. Und sie waren vorhin auch gar nicht in London. Was sollte ich auch dort? Caroline war ja nicht zu Hause, sondern im Wald. Obwohl ich euch verboten hatte, nochmal in den Wald zu gehen, habt ihr euch doch hingeschlichen. Ich habe euch beobachtet und vorsichtshalber Wache gehalten. Natürlich bin ich euch nachgegangen. Dann habe ich gesehen, dass Jane ebenfalls hier ist und machte mich auf den Weg zur Hütte. Ich holte mir das Kostüm von Caroline und das Tonbandgerät, um euch wieder zu verscheuchen. Aber ihr seid nicht weggerannt, sondern habt mich überwältigt. Mir war erst zu diesem Zeitpunkt klar geworden, dass wir es hier nicht mit echten Dämonen zu tun hatten. Das lag am Tonbandgerät. Es spielte immer wieder das Gleiche ab. Da wusste ich, dass hier irgendetwas faul sein musste. Wir hatten immer nur den Einsatz und das schauderhafte Lachen. Ich habe es von einem Hörspiel aus dem Radio und es auf diese Kassette hier überspielt. Die anderen Sätze aus dem Hörspiel hatten leider nicht gepasst und außerdem habe ich nicht damit gerechnet, dass die schwarzen Wesen noch mehr reden müssen. Also ich verstehe das nicht. Wenn meine Mutter sich auf diese seltsame Weise mit mir aussöhnen wollte, warum hatte sie sich nicht zu erkennen gegeben? Und warum hatte sie uns gefesselt? Das weiß ich leider auch nicht. Das gehörte auf keinen Fall zu dem Plan. Das müsst ihr uns glauben. Hätte ich gewusst, dass... Wir müssen Caroline Fisher finden. Sie muss ja noch hier irgendwo sein. Nur wo? Bestimmt hat sie sich irgendwo verlaufen. Ich hab's. Wir lassen Jake die Witterung aufnehmen. Es reicht, wenn Jake an Omas Kostüm schnüffelt. Er findet sie bestimmt. Also gut. Gehen wir meine Mom suchen. Gott, ich hoffe, ihr ist trotz allem nichts passiert. Caroline, wo steckst du? Antworte doch! Mom! Wo bist du? Carol, zeig dich! Es ist alles in Ordnung! Wo kann sie nur sein? Wir werden sie nie finden. Irgendjemand ist doch immer verschwunden. Es ist wie verhext. Jake hat eine Spur. Schnell, hinterher! Schneller, Leute! Caroline, wo bist du? Hier lang! Hilfe! Hört ihr das? Da ist doch jemand. Ich bin hier. Mom, bist du hier irgendwo? Hilfe! Es ist sie. Das ist Caroline. Hier unten. Holt mich raus. Gib mir mal die Taschenlampe. So, hier. Ich habe sie gefunden. Sie ist wohl in das Loch gefallen, das ich gegraben habe. Los, schnell. Wir müssen sie da rausholen. Ja, Caroline liegt hier im Loch. Warte. Bleib ganz ruhig, Caroline. Wir holen dich sofort da raus. Robert, hilf mir bitte. Mom, hast du dich verletzt? Ich komme von allein nicht wieder hoch. Das haben wir gleich. Meine armen alten Knochen. Wir werden dich nun hochheben. Und ruck! Endlich! Wie bist du eigentlich da reingefallen? Dieses Loch war doch vorher nicht da. Woher sollte ich wissen, dass ich auf Löcher im Boden achten muss? Aber was hast du hier denn gemacht? Ich wollte mich verstecken. Ja, aber wieso denn? Ich dachte, du wolltest dich mit Robert aussprechen. Ja, eben nicht. Das verstehe ich nicht. Deswegen haben wir doch den ganzen Zirkus hier veranstaltet. Klär mich bitte auf. Nun ja, diese Version des Planes musste ich doch immer erzählen, weil sie anders nicht mitgemacht hätte. Hätte sie die Wahrheit gewusst, wäre sie bestimmt dagegen gewesen. Ich kenne sie doch. Anders? Was soll das heißen, Carol? Naja, ich hatte nie vor, mich mit Robert auszusprechen. Wie bitte? Und was hattest du vor? Ich meine, was sollte das alles? Ich wollte doch nur endlich mal meinen Enkelsohn sehen. Auf solche Weise? Das glaube ich nicht. Es stimmt aber. Das war nur nicht der einzige Grund. Nein, du wolltest dich mit Robert aussprechen. Wollte ich nicht. Ich wollte mich rächen. An dir, Robert, und an Jane. An dir, weil du mir mein Heim genommen hast. Ich liebte mein Haus. Alle Erinnerungen an deinen Vater stecken dort drin. Hast du überhaupt eine Ahnung, wie einsam ich war in dieser Wohnung? Und an Jane wollte ich mich rächen, weil sie mir Robert genommen hat. Ist dir überhaupt bewusst, was du damit angerichtet hast? Dass es so ausarten würde, hätte ich nie gedacht. Es war etwas harmloser geplant. Morgen früh hätte ich Robert und meinen Enkel allerdings wieder gehen lassen. Ihr hättet nie erfahren, dass ich dahinter stecke. Immer hätte ich erzählt, dass wieder alles in Ordnung ist. Nur Graham hätte euch alles verraten können. Aber auch da hätte ich mir eine glaubhafte Geschichte einfallen lassen. Deswegen bin ich vorhin auch nicht mehr in die Hütte zurückgegangen. Ich hatte ja mein Kostüm Graham geliehen und Robert sollte mich nicht erkennen. Ich hielt mich draußen so lange versteckt. Emma dachte wohl, ich sei wieder in die Hütte zurückgegangen, um in Ruhe mit Robert zu reden. Und plötzlich wimmelte es von Leuten vor der Hütte und da habe ich die Flucht ergriffen und bin in dieses Loch hier gefallen. Ich weiß, das war eine blöde Idee und es tut mir leid. Mir tut es ja auch leid. Ich hatte ja keine Ahnung, dass du so einsam bist. Wieso hast du nie mit mir darüber geredet? Weil ich so sauer war. Ich wollte einfach nicht reden, verstehst du? Du wirst mir aber zustimmen, dass im Nachhinein Reden besser gewesen wäre, oder? Ja, das weiß ich jetzt auch. Ich war wohl ziemlich stur. Es tut mir leid. Schon gut, Caroline. Wenigstens ist nun alles aufgeklärt und niemand ist ernsthaft zu Schaden gekommen. Jane, ich hoffe, du kannst mir das verzeihen. Mach dir keine Sorgen. Ich hätte wissen müssen, dass du einsam bist. Wir haben uns ja auch nicht gerade viel um dich gekümmert in den letzten Jahren. Und Nick, mein Junge, ich hoffe, du hast deine Oma noch nicht. Und ich hoffe, dass du jetzt nachts keine Albträume bekommst. Ach, Omi, zuerst hatte ich Angst. Aber für Albträume, da bin ich doch schon viel zu groß. Da hast du recht. Du bist wirklich schon ein großer Junge. Und du hast viel von deinem Vater geerbt. Nur Gutes, hoffe ich. Ja, allerdings. Er hat eine sehr gute Eigenschaft von dir geerbt. Die Eigenschaft zu verzeihen. Mami? Daddy? Was ist denn, Nick? Es ist nur so eine Idee. Aber wir haben doch noch das Gästezimmer frei. Wieso zieht Oma nicht einfach zu uns? Dann wäre sie nicht mehr einsam. Nun ja, ich schätze mal, das muss wohl deine Großmutter entscheiden. Also ich halte das sogar für eine ganz hervorragende Idee. Nun, Mom, was sagst du dazu? Also ich weiß nicht. Ich will niemandem zur Last fallen. Ach, Unsinn. Mein Vater wohnt ja auch bei uns und er ist auch keine Last. Wir würden uns wirklich freuen, wenn du zu uns ziehen würdest. Und es wäre eine gute Chance für einen Neuanfang. Für uns alle. Gib dir einen Rock, Caroline. Du könntest mir bei meinem Garten helfen. Ein Gemüsegarten? Ein sehr schöner Blumengarten. Wäre Gemüse denn nicht sinnvoller? Nun, das könnten wir ja dann zu deiner Aufgabe machen. Also, was hältst du nun davon? Nun sag schon ja! Also, wenn ich niemanden zur Last falle, dann würde ich es schon gerne mal versuchen. Juhu! Oma zieht zu uns! Wunderbar! Jetzt werden wir bestimmt eine glückliche Familie werden. Justus, Peter, Bob, ich danke euch für eure Hilfe. Gern geschehen, Mrs. Fischer. Wir haben sehr auf ein gutes Ende gehofft. Und nun ist es ja auch Gott sei Dank wirklich gut ausgegangen. Kommt, wir sollten nun alle nach Hause gehen und endlich schlafen. Lange dauert die Nacht ja schließlich nicht mehr. Das ist eine gute Idee. Jetzt werde ich auch endlich ruhig schlafen können. Darf ich von nun an wieder mit Jake in den Wald gehen? Aber sicher, mein Junge. Aber nur, wenn du keine Angst mehr hast. Ach, Ivo, jeder weiß doch, dass es keine echten Geister gibt. Also, ich bin mit dem Auto hier. Es steht auf der anderen Seite des Waldes, damit es niemand sehen konnte. Ich werde für heute Caroline am besten mit zu mir in meine Wohnung nehmen, damit sie die Nacht über nicht alleine ist. Danke, Emma. Das bedeutet mir wirklich viel. In Ordnung, Mom. Morgen dann werden wir deine Sachen aus der Wohnung holen gehen. Einverstanden? Einverstanden, Robert. Morgen in aller Früh werden wir wieder abreisen. Das Gästezimmer wird dann wieder frei. Ach, das ist aber schade. Könnt ihr nicht noch damit warten bis morgen Abend? Eigentlich schon, aber warum denn? Haben Sie etwa eine weitere Geistergeschichte für uns? Das nicht. Aber nun ja, ich dachte mir, ein solch gutes und überwältigendes Ende muss doch ordentlich gefeiert werden. Wir können hier im Wald morgen Mittag eine kleine Grillparty veranstalten. Schließlich gibt es dieses Jahr kein Frühlingsfest. Und so können wir es doch nachholen. Von mir aus gerne. Oh ja, das machen wir. Das ist eine gute Idee. Ich bin einverstanden. Prima. Mein erstes Grillfest hier im Wald. Das ist wahr. Aber wieso seid ihr denn nie auf ein Frühlingsfest gekommen? Ihr habt wirklich was verpasst. Oder habt ihr die Einladungen nicht bekommen? Nun ja, doch die Einladung bekommen wir jedes Jahr. Um ehrlich zu sein, hatte ich immer ein ungutes Gefühl, hier in den Wald zu gehen. Immerhin nennt man ihn den verbotenen Wald. Die alte Legende, ihr versteht. Ich weiß, ich sage jedem, dass ich nicht an Geister glaube, aber insgeheim wohl doch. Nur um sicher zu gehen, dass Robert und Nick mich dazu nicht überreden konnten, habe ich die Einladung jedes Mal gleich im Papierkorb verschwinden lassen. Somit erfuhr meine Familie jedes Mal von den Frühlingsfesten, wenn sie bereits vorüber waren. Und deswegen lag auch die Einladung im Papierkorb im Gästezimmer. Ich wollte auf Nummer sicher gehen. Und im Gästezimmer hätte bestimmt niemand den Müll durchsucht. Also, wir schon. Ja, jetzt ist der Wald auch wieder dämonenfrei. Also keine Sorge, du kannst beruhigt und ohne Angst den Wald betreten. Aber eines wundert mich noch. Warum haben sie denn eigentlich die Hütte abgedeckt? Die meisten Bewohner von Little Lake wissen doch, wo die Grillhütte steht. Und hätten sie auch mit der Abdeckung bzw. der Tarnung ausfindig machen können. Eigentlich war das nur wegen Jane. Sie kannte die Hütte nicht und ich war mir sicher, dass sie tagsüber selbst auf der Suche nach Robert und Nick gehen würde. Jane durfte die Grillhütte nicht finden. In der Nacht bei Dunkelheit wäre die Hütte sowieso nicht aufgefallen. Aber über Tag hätte Jane die Hütte gesehen, wäre doch alles aufgeflogen. Ja, das klingt logisch. Aber ich glaube, es ist jetzt wirklich langsam mal Zeit, schlafen zu gehen. Ich bin sowas von müde. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich mich auf meinem Bett freue. Oh ja. Ich werde ganz lange schlafen und erst morgen Mittag wieder aufstehen. Hoffentlich verschlafen wir das Grillfest nicht. Du bestimmt nicht, Justus. Ja.